Bam bam bam bam bam bam bam. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Das war's schön, aber so. Wing wing wing. Das kannst du nicht an, Alter. Wing wing wing wing wing. Wing wing wing wing wing wing wing wing wing. Der Anfang muss erstmal gemacht werden. Müsst aufhören so lange. Wing wing. Hätte doch auf Jonas die ganze Zeit. Ihr dürft nicht lachen, Alter, das geht noch. Ich habe das gekichert, das geht gar nicht. Jedermann entscheidet selbst, ob er den Selbst. Scheiße!